The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Ja, hallo, herzlich willkommen zur Folge 14 vom Face of Death Podcast. Jo, dann schauen wir doch mal wieder, was wir uns heute für einen Fall vornehmen werden. Jemand, der den Fall schon sehr gut kennt, ist hoffentlich am anderen Ende dieser Leitung. Hallo Hatti. Ja, zumindest habe ich mich belesen und habe fleißig Dokus geschaut. Ja, da hast du ja mal wieder einen Fall rausgesucht, wo ich gedacht habe, ja, das ist schon wieder, passt aber auch zu einem, wie sagt man, zu einem Audiokommentar, da kommen wir aber gleich zu, zumindest bewegen wir uns in die Region Italiens heute, da wo man eigentlich normalerweise Urlaub machen sollte, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ja, wir sind heute in dem schönen Florenz, also später dann, unser Fall wird im und um Florenz herum sich zutragen, ja. Das Audiokommentar, das hast du schon richtig gesagt, das hat uns der Christian, der Oboman, geschickt. Das ist eine von diesen sogenannten Podcaster-Postkarten, oder? Wie hieß das Ding jetzt? Audio-Postkarte. Audio-Postkarte, genau. Und da hat auch der Face of Death eine bekommen. Soll ich die mal einspielen jetzt? Ja, lass uns mal reinholen. Hallo Hatti, hallo Klaus, liebes Team vom Face of Death Podcast. Hier ist der Christian vom Umwumukum. Ja, euer Face of Death ist auch hier im Urlaub zum Einsatz gekommen und deswegen auch eine Audio-Postkarte von mir. Ich hatte ja ursprünglich vor, hier auf dem Campingplatz in der Nähe von Venedig auch mal wieder ein bisschen zu lesen. Hatte mein E-Book dabei, mein Amazon Paperwhite E-Book. Und gleich am ersten Tag habe ich mich aufgemacht, wollte ein bisschen Krimis lesen, mit Liege und Sonnenschirm, Handtüchern, Sonnenöl, Getränken und eben meinem E-Book, das in einer gehäkelten, selbstgehäkelten Hülle sich befindet. Die habe ich nicht von der Dela bekommen, sondern vor einiger, längerer Zeit schon von jemand anders mal für mein E-Book bekommen. Auf dem Weg zum Strand, das sind keine 200 Meter vom Zelt entfernt, merke ich schon am Strand angekommen, dass die Hülle sehr weich sich anfühlt und es war kein E-Book mehr drin. Es muss also auf dem Weg dorthin rausgerutscht sein. Bin also sofort umgedreht, habe den ganzen Weg abgesucht, auch alle angrenzenden Wohnwagen und Zelte geschaut, ob irgendjemand dort was gefunden hat oder das Ding auf dem Tisch liegt. Es war nicht zu sehen. Nun ist es weg. Auch in der Information, wo es ein Fundbüro gibt, ist seit Tagen nichts abgegeben worden. Und so rettet mich euer Face of Death Podcast, von dem ich ein, zwei Folgen mit hier dabei habe, doch den Krimi-Anteil hier im Urlaub zu überbrücken. Ja, schade, schade, aber wie gesagt, eure Face of Death Folgen höre ich auch immer ganz gerne, vor allem dann, wenn ich gut Zeit dazu habe. Das kann man ja nicht so nebenher hören. Wie wäre es eigentlich mal mit irgendwas Gruseligem aus Venedig? Das ist ja so schön düster und mit diesen Gassen und was da alles so immer passiert sein soll. Vielleicht gibt es da auch mal irgendwas, was ihr findet und was für euch eignet. Ich grüße euch mit bedrücktem Sinn, weil mein E-Book weg ist, aber mit trotzdem Freude, dass ich wenigstens euch dabei hatte. Ciao, der Oboman. Bin ich schon so ein bisschen neidisch. Der war ja jetzt im Urlaub, ne? Und er war in Italien im Urlaub. Der war in Italien im Urlaub, ja. Mensch, ist schade um diesen E-Reader, ne? Das, ja. Aber gut, da können wir jetzt keine Ermittlungen aufnehmen, lieber Christian, an der Stelle. Zu unblutig. Ja, wer weiß, vielleicht hat er sich auch bei der Abreise wiedergefunden, das weiß man ja. Manchmal finden sich Sachen ja wieder, wenn man so ein Zelt abbaut dann irgendwann. Das kann ja auch mal sein. Ja, zumindest wollen wir uns heute nach Italien begeben. Das passte, das war ist als unabhängig von dem von der Audio-Postkarte unabhängig geschehen, weil wir überlegt haben, was machen wir. Und Klaus möchte halt immer ganz gerne Fälle haben, die er in seinen Büchern hat, weil in den Büchern, korrigier mich, ist dann doch manchmal ein bisschen mehr Information als im Netz, ne? Oder? Ja, ein bisschen mehr und sie ist halt auch schon schön aufbereitet. Das muss man natürlich auch der Ehrlichkeit halber sagen. Das hilft natürlich auch bei den Vorbereitungen hier für so einen Fall. Gut, bevor wir in den Fall einsteigen, kommen wir zum leidigen und üblichen Thema Twitter. Gab es wieder neue Follower? Wir kriegen immer neue Follower. Das liegt aber auch einfach daran, also Klaus und ich, wir bespielen ja, wenn ich es mal so nennen darf, mehrere Twitter-Accounts, sagt man das so, ja, ne? Sagt man so, ne? Ja, spielen, genau. Ja. Und der Face of Death Podcast kriegt definitiv die meisten Retweets und auch die meisten Likes und ja, durch die Retweets gibt es dann halt auch immer neue Follower. Die Facebook-Seite ist so ein bisschen, ja, sie steht halt da und ab und an kommt da mal ein neuer, ich sag, wie heißt denn das? Ein neues auch Gefällt. Like, oder? Like oder gefällt mir. Ja, Daumen hoch. Und iTunes ist auch immer so ein schleppendes Thema. Ich kenne das ja selber auch, wenn die einen oder anderen Podcaster diesen Rezensionsmontag ins Leben gerufen haben. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, neue Rezensionen bei iTunes zu erhaschen. Da freuen wir uns natürlich sehr, sehr drüber. Aber ich mache jetzt Klaus mal glücklich. Wir haben eine neue iTunes-Rezension. Ah, okay. Ja, dann lese ja, doch mal vor. Ja, weil du bist ja iTunes-los. Und zwar, der Ginko schrieb als Überschrift und mit 5 Sternen, mörderisch spannender Podcast am 24.09. Schön aufbereitet mit Liebe zum Soundschnipsel, arrangierte Kriminalfälle der wirklichen Welt. Die beiden geleiten den Hörer auf angenehme Weise durch Mord und Totschlag. Absolut hörenswert. Weiß Bescheid. Oh, okay, weiß ich Bescheid. Ja, schön, freue ich mich. Da fällt mir gerade ein, hast du schon was eingegeicht eigentlich für die Folge? Was eingegeicht? Nee, das werde ich ganz in Ruhe machen diesmal, weil ich das bei dem Thema natürlich auch was Passendes dazu gerne machen will. Und ich warte noch, wenn ich Glück habe, kommt morgen mein CD-Box-Set, wo ich mir bestellt habe, das habe ich mal in einem anderen Podcast erzählt, da gibt es so 311 GEMA-freie Sounds und Sachen. Ja, wenn die noch käme, das wird vielleicht die ganze Geschichte noch ein bisschen aufwerten. Du willst doch nicht ernsthaft, wenn wir nachher einen Tweet raushauen, dass die Aufnahme im Kasten ist, du willst die Leute doch nicht ernsthaft bis morgen warten lassen. Das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Das schaue ich dann, wie ich das mache. Das wäre dann sehr, sehr rätselhaft. Und rätselhaft war ja auch wieder mal das letzte Rätsel. Da hat man sich ein bisschen schwer getan. Da können wir nochmal kurz die Kurve zu Twitter ziehen. Also den Twitter-Account bespielen wir beide. Aber wenn es um die Lösungs- oder um die Anfragen geht, um Tipps oder um Fragen zu beantworten, was das aktuelle Rätsel betrifft, dann antwortet euch Klaus immer. Weil ich sage es nochmal, also ich kenne die Rätsel auch nicht. Ich rätsel selber immer mit, wenn ich Zeit habe. Und das macht mir auch Spaß. Also wenn ihr Fragen habt zu dem kommenden Rätsel, was heute noch folgen wird, ich weiß gar nicht, wie hatten wir das jetzt? Das Rätsel kommt am Ende. Oder kommt das gleich? Nee, am Ende kommt das, ne? Die Auflösung kommt jetzt und das neue Rätsel kommt am Ende zusammen mit den restlichen Kommentaren, wenn es welche gibt, die nichts mit dem Rätsel zu tun haben. So hat man es jetzt mal versucht, auf Wunsch einiger, dass es halt schneller zu dem neuen Fall übergeht, die ganze Sendung. Ja, dann kommen wir doch mal zum aktuellen Rätsel. Dazu haben uns 2 Lösungen erreicht. Ich weiß, es gibt 3 Lösungen, nämlich der liebe Isopode, der ja auch mal sehr fleißig ist, der hatte irgendwie in der Pott-WG auf dem Raucherbalkon die Lösung genannt, hat aber scheinbar vergessen zu kommentieren. Aber die erste richtige Lösung, die wir bekommen haben, ist, glaube ich, von dem David oder David. Hallo ihr beiden, zuerst zu einem Rätsel, welches diesmal sehr einfach war. Es ist die biblische Geschichte von Brudermord, wo Kain Abel erschlug. Ansonsten habt ihr die Folge wieder gut gemacht und ich war wieder leicht schockiert, dass Aberglaube und Religion bei einigen Menschen so ein Tun hervorruft. Und selbst wenn man die Mörder ausfindig machen könnte, so würden wir wahrscheinlich nur mit dem Kopf schütteln, wenn wir ihre Motive erfahren würden. Ich freue mich schon auf euren neuesten Fall. Und es gab einen zweiten, weiteren Lösungsvorschlag als Kommentar. Das kann euch dann ja Klaus mal erzählen. Ja, da hat uns geschrieben der Carsten und der sagt, hallo, als Lösung für das Rätsel tippe ich mal auf Kain und Abel, auch wenn es ja kein authentischer Fall ist. Ja, dann löse ich auch auf Kain und Abel ist richtig und das erklär mir mal, ich habe es nicht verstanden. Die Frage, genau, das erkläre ich gerne. Es war ja so, ungleiche Behandlung war die Überschrift und dann stand, ein Mann lieferte Gemüse, ein anderer Fleisch, kurze Zeit später war einer von ihnen tot. Jetzt schauen wir mal ein bisschen rein. Also bei den Männern handelt es sich um die Brüder Kain und Abel, die Söhne Adams und Eva aus der biblischen Schöpfungsgeschichte. Als Gott Abels Opfergabe, in Klammern Schafe, wohlwollender zur Kenntnis nahm als die Kains, Früchte des Ackers, wurde dieser eifersüchtig auf seinen Bruder. Er lockte Abel hinaus aufs Feld und tötete ihn. Zur Strafe versah ihn Gott mit einem Zeichen, dem sogenannten Kainsmal, das ihn zwar vor den Vergeltungsabsichten der Gemeinschaft schützte, ihn aber lebenslang als Mörder brandmarkte. Ja, soweit die Geschichte. Gut, es gab ein bisschen Beschwerden, das wäre jetzt kein authentischer Fall. Das, glaube ich, schreibt auch jemand, ne, in den Kommentaren. Er hat's nur geschrieben, das ist kein authentischer Fall. Ja, aber es war halt auch aber mal... Aber es ist ein Mordfall und das kann vielleicht ab und zu gerade beim Rätsel mal passieren, dass das auch Fälle sind, die vielleicht so wie dieser veranlagt ist. Also ganz so einfach wollen wir es ja nicht machen. Genau. Und ich kriege auch ab und an mal die Frage, Mensch, Klaus mit den Rätseln, wo kriegt er die her? Klaus hat ja zwei Wochen Zeit, sich die Rätsel auszudenken und auch das Skript mit, oder er bereitet an ihr Skript vor. Ich ziehe mir den Schuh nicht an. Den Schuh hat er sich irgendwann mal angezogen und er macht das so gut. Er hat ja zwei Wochen Zeit und ich weiß, dass er jeden Abend 2 Stunden sitzt und an diesen Rätseln klöppelt. Nein, ja, wir geben die Quelle nicht preis, dann stürzt unser Haus ein. Nein, wir geben die Quelle nicht preis. Aber wir haben die Rätsel, so machen wir das mal einfach und auch später wird es wieder ein neues geben. Ja, und jetzt gibt es mal für euch, wo ihr alle schon drauf sehnsüchtig wahrscheinlich wartet, einen neuen Fall. Ich kann so ein bisschen mal ganz kurz was über den Fall erzählen. Bei dem Fall dreht es sich darum, dass man nicht so ganz genau weiß, gibt es einen Täter oder gibt es mehrere Täter? Und das ist erstmal so die große Überschrift. Und ihr habt ja schon gehört, ist in Italien passiert und zwar in der Region rund um Florenz. Und jetzt muss man sich mal ganz kurz festhalten und muss mal ganz kurz den Mund gleich wieder schließen. Es geht um 8 Doppelmorde. Also es wurde nie einer einzeln ermordet, es wurden immer 2 Personen ermordet und zwar Pärchen. Und wenn man sich jetzt diesen ganzen Fall dann mal anhört, wie wir ihn euch präsentieren, dann fragt man sich wirklich, wie krank und grauenhaft Menschen sein können. Wir haben ja schon den einen oder anderen Fall euch mal präsentiert, aber hier ist mal wieder Perversitäten, wo man einfach nur im Kopf schütteln kann. Aber ich denke, wir hören doch erst einmal in den Fall hinein. Landschaft rund um Florenz in Italien lädt seit Ewigkeiten Camper, Wanderer und Naturliebhaber zum Verweilen ein. Während der Sommermonate lockt die Umgebung mit ihren warmen Lüftchen, den Sternenhimmel und den sanften Hügeln, bietet also eine hervorragende Kulisse für so manches Stelldichein von frisch Verliebten, Flitterwöchlern oder Paaren, die auf diese Weise die Romantik in ihrer Beziehung wieder aufleben lassen wollen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch verschaffte sich Florenz einen vollkommen anderen Ruf, als nämlich in jener Gegend ein sadistischer Mörder mit einer Vorliebe für Pärchen sein Unwesen trieb. Tja, wenn man jetzt die Einleitung von Klaus sich angehört hat, denkt man erstmal, was ist mit den beiden los? Jetzt werden sie romantisch oder so. Aber es ist wirklich so, auch wenn man die Reportagen sieht, landschaftlich rund um Florenz ist echt alles schick und sieht gut aus. Aber es gab dann halt die Ereignisse, und zwar die unter der großen Überschrift im Internet zu finden sind, das Monster von Florenz. Das erste Mal ist, wir nennen es jetzt auch mal das Monster von Florenz oder der oder die Täter, am 21. August 1968 in Erscheinung getreten. Und zwar wurde Barbara Locci und ihr Liebhaber Antonio Lobianco auf dem Vordersitz ihres parkenden Wagens erschossen. Also die haben, wie Klaus schon sagte, frisch verliebt, so Flitterwochen, die haben irgendwo ihrer Meinung nach an einem Ort geparkt, wo sie nicht gestört sind. Und ich habe es ja gerade gesagt, ein Liebhaber, das heißt die Frau, die Barbara Locci, war verheiratet. Auf dem Rücksitz saß der 6 Jahre alte Sohn der Frau und hat nicht gehört, wie geschossen worden ist. Und das lässt Rückschlüsse darauf schließen, dass es dass der Täter einen Schalldämpfer benutzt hat. Sonst wäre das Kind ja wach geworden. Das Kind wurde nicht getötet oder erschossen. Es wurde dem Kind auch nichts angetan. Und ja, das ist ja, wenn man das jetzt so hört, ist das jetzt so der klassische Beziehungsmord, die klassische Beziehungstat. Man hat relativ schnell den Mann von Barbara Locci verhaftet. Und in einem völlig übereilten Verfahren hat man ihn natürlich wegen Mordes verurteilt. Und es hat 6 Jahre gedauert, bis der Killer erneut zugeschlagen hat. Und somit hat man dann die Unschuld von dem Locci nachweisen können. Es gibt keine Informationen darüber im Netz, ob der jetzt wirklich 6 Jahre gesessen hat und wie diese Verfahren dann neu aufgerollt wurden, weil wenn man jetzt sich den weiteren Verlauf anguckt, dann sieht man, okay, der kann es nicht gewesen sein, auch er hätte es ja gewesen sein können, weil seine Frau ja einen Liebhaber hat. Aber gucken wir uns doch einfach mal das nächste Opfer an. Also ich gehe davon aus, dass er die 6 Jahre im Gefängnis gesessen hat, weil man ihn ja aufgrund dieser Vorkommnisse am September 1974 dann hergenommen hat, um ihn für unschuldig zu erklären. Mhm. Denn im September 1974, da wurde ein weiteres Pärchen erschossen mit derselben Pistole. Das soll eine 22er Beretta Automatikpistole gewesen sein. Und auch die Patronen sind wohl genau die gleichen wie 1968. Irgendwie steht in den Quellen, dass es Winchester-Kupfermantelgeschosse sind. Ich kenne mich mit Feuerwaffen nicht aus, muss ich sagen. Ich kann das nur so wiedergeben. Und die sind wohl in den 50er Jahren in Australien hergestellt worden. Was auffällt, anders als beim ersten Verbrechen, hat der Täter diesmal damit angefangen, die Geschlechtsteile des weiblichen Opfers, das ist die Stefanie Pettini, nach dessen Tod zu verstümmeln. Und er hat das Opfer geschändet. Die Berichte sagen, in ihrer Vagina steckte ein Ast. Und er hat weiter auf sie eingestochen, obwohl sie schon tot war. Also unzählige Messerstiche. Und das sollte im Laufe der nächsten Jahre zu seinem grausigen Markenzeichen werden. Wir haben ja jetzt gehört, es waren 6 Jahre vergangen und das ist jetzt, ich bin jetzt kein Psychologe, ich nenne es mal Psychopath oder Sadist, wie auch immer, eins von beiden wird wahrscheinlich zutreffen, der jetzt das nicht in regelmäßigen Abständen gemacht hat und wir kommen da ja auch noch später drauf, also man findet ja auch so richtig die Tatmotive und die Täter so richtig, das findet man ja alles gar nicht. Das ist ja alles so ein bisschen schwammig. Korrigiere mich, Klaus, wenn das so ist. Das ist so, ne? Das ist richtig. Diese Frage ist auch nie wirklich geklärt worden, warum diese langen Pausen dazwischen waren. Ja, eben. Das wollte ich nämlich gerade sagen, dass es also sehr, sehr komisch klingt, dass das so lange gedauert hat. Nämlich der nächste Doppelmord oder die nächsten Morde geschahen Juni und Oktober 1981. Wurden 2 Pärchen mit derselben Beretta-Automatik erschossen. Also hier gab es halt einen kürzeren Zeit und das war in einem selben Jahr. Vielleicht hat er irgendwelche Ausraster, alle paar Jahre tickt er mal aus und in dem Jahr hat er ein bisschen mehr getickt. Und diese beiden Pärchen wurden halt auch mit dieser Beretta-Automatik getötet. Und die Frauenkörper wurden auch, wie schon in dem Fall von 1974 bei der Stefanie Pettini, auch wurden die Geschlechtsteile verstümmelt. Und diesmal steckte noch in den Stichwunden bei Stefanie Pettini waren es 300 Mal, wurde ein eine Weinrebe noch reingelegt, das hatten wir noch nicht. Und am 23. Oktober wurde Susanna Cambi auch übelst im Genitalbereich zugerichtet, wie halt 1974 die Stefania Pettini. Also man merkt schon, der Psychopath oder Sadist ja, möchte mehr oder weniger, ich sag mal, das ist jetzt ungesundes Haltwissen, möchte jetzt halt irgendwie so ein Markenzeichen setzen. Ich bin es und kein anderer, also ihr müsst mich suchen, wenn ich das so jetzt einfach mal so interpretieren würde als Laie. Also er möchte schon sagen, also passt mal auf, also wenn ich da die Vaginas ausschneide und da irgendwie was reinstecke, dann ist das immer eine Tat von mir. Ja, und man sieht ja, ja, Hass oder die tatsächliche Gewalt findet immer gegenüber der Frau statt. Also die Männer, heißt es, die werden in Anführungsstrichen nur erschossen. Und dann die, das, was die Sache so abscheulich macht, betrifft eigentlich, nee, nicht nur eigentlich, es betrifft immer die Frauen. Die werden mit Messern oder ja, oder auch Skalpelle wird auch teilweise genannt, weil dieses Raustrennen der weiblichen Scham, steht es so schön in einer der Quellen, ist halt sehr professionell gemacht worden, wohl auch. Zwischen 1981 und 1985 machte es sich der unbekannte Täter dann zur Gewohnheit, jährlich ein Pärchen, das so im Umkreis von 30 Kilometern von Florenz campte oder parkte, zu ermorden. Also er hat die Schlagzahl quasi erhöht, wobei er stets zuerst die beiden Opfer mit einer Taschenlampe blendet und dann erst die Männer erschoss und dann die Frauen. Er schleppte die Leichen der Frauen meist an einen anderen Platz, um so seine Besitzansprüche deutlich zu machen, heißt es, bevor er den Frauen brutale Schnittwunden zufügt. Und in allen Fällen ist es so, dass er halt, wie ich schon sagte, den Genitalbereich der Frauen nahezu perfekt entfernte. Das hat ein Pathologe so beschrieben, der sich das angeschaut hat. Darum sind die Ermittler natürlich relativ schnell irgendwie auf den Gedanken gekommen, dass es sich bei dem Mörder um jemand handeln muss, der auch beruflich gewohnt ist, mit Messern umzugehen. Und schnell war man natürlich so in dem Bereich, dass es vielleicht ein Chirurg sein könnte. Aber für das Motiv, da hat man einfach keine Idee gehabt. Was treibt diesen Menschen dazu? Das wird auch bis zum Ende dieses Falls, das kann ich jetzt schon sagen, im Dunkeln bleiben. Ja, am 19. Juni 1982 hat sich so ein bisschen was anderes zugetragen, wenn man jetzt sich die ganzen anderen Geschichten anguckt, immer im Auto, immer erschossen. Und zwar der 22-jährige Paolo Mainardi und seine 20-jährige Freundin Antonella Migliorini werden in ihrem 447 Opfer eines Angriffs von des Monsters des Florenz. Und zwar ist es wohl so verlaufen, die Polizei hat einen vermeintlichen Autounfall gemeldet bekommen und dementsprechenderweise wurden dort auch Sanitäter hingeschickt und der Sanitäter Lorenzo Allegranti hat die Unfallstelle wohl als erster erreicht und laut seiner Aussage konnte man sofort erkennen, dass es hierbei nicht um einen Unfall handelte, weil das Auto stand wohl leer da. Keine Ahnung, ob die Lichter noch brannten, da steht er nicht. Er hat nämlich die Frau und den Mann in einem Graben gefunden. Für die Frau konnte er relativ schnell feststellen, kam jede Hilfe zu spät, aber Paolo Mainardi, also der Freund von der Antonella, lebte noch. Also das erste Mal, dass der das Monster von Florenz einen Fehler gemacht hat. Und das war so dann der Hinweis jetzt für die Ermittler. Man geht davon aus, dass die, dass das Paar den Mörder entdeckt hat. Dementsprechenderweise sind sie aus dem Auto geflüchtet, wurden halt nicht im Auto erschossen. Und der Fluchtversuch, wie ich schon beschrieben habe, endete halt in einem Graben. Und durch diese unerwartete Situation machte der Mörder halt dann diesen Fehler. Und es blieb ihm auch zu wenig Zeit, sein Ritual zu Ende zu bringen. Laut Ermittlungsakten befand sich der Tatort in der Nähe eines kleinen Dorfes und der Täter hatte wohl Angst gehabt, entdeckt zu werden. Und trotz der schnellen Hilfe konnte das Leben von Paolo aber auch nicht gerettet werden. Er ist dann halt auch im Krankenhaus verstorben. Und er hat also auch das Bewusstsein nicht erlangt. Also er war halt im Koma oder war halt einfach bewusstlos. Man konnte also keine Informationen aus ihm herauskommen, die vielleicht auf Hinweise des Mörders geben würden. Und der Paolo Manardi ist morgens um 4 dann halt auch gestorben, wie ich schon gerade erzählt, im Krankenhaus. Das war für die Ermittlungen natürlich ein herber Schlag an der Stelle, weil die hatten sich natürlich einiges erhofft. Und jetzt hatten sie mal ein Opfer, das die Chance hatte zu überleben. Und das hat nicht geklappt. Man hat aber trotzdem das Beste draus gemacht und die Chance genutzt und hat das mal an die Presse so nicht direkt weitergegeben, beziehungsweise man hat einen Deal gemacht mit der Presse und hat es so dargestellt, ja, wie man es wohl gern gehabt hätte. Die Presse hat nämlich berichtet, der Täter hätte noch vor seinem Tod eine Beschreibung abgeben können, also das Opfer hätte noch eine Beschreibung abgeben können, wie der Täter aussah und ein paar Details zu diesem Überfall. Damit wollte man den Täter halt aus der Reserve locken. Ja, Leidtragender dieser Aktion war dann letztendlich der Sanitäter Lorenzo Allegranti, weil der dann mehrfach von diesem Monster von Florenz angerufen wurde. Es wurde sein Leben bedroht, es wurde das Leben seiner Familie bedroht. Die Ermittler reagierten insofern, dass sie ihn unter Polizeischutz stellten und das hat aber leider nicht viel geholfen, um in dem Fall weiterzukommen. Geholfen hat es insofern, dem Lorenzo ist nichts passiert, aber die ganzen Telefonate, diese ganzen anonymen Hinweise, die man gerne irgendwie hätte als Beweis oder als Hilfe zur Ermittlung gehabt hätte, damit konnte man nichts anfangen. Die Telefonate konnte man nicht abfangen. Wahrscheinlich ist es tatsächlich dann so, wie man das vielleicht in so einem Film kennt, dass es eine gewisse Länge haben muss, so ein Telefonat, bis man damit was anfangen kann, das zurückzuverfolgen. Ja, das hat leider nichts gebracht und der Täter selber fing dann noch an, ein noch weiteres kleines perverses Spielchen zu spielen, indem er in einem anonymen Brief sich an die Polizei wendet und da nochmal explizit darauf hinweist, man sollte sich doch den Mordfall im August 1968 nochmal genau angucken, wo wir schon gesprochen haben, wo Barbara Lucci und ihr Liebhaber Antonio Lobianco Opfer wurden. Und hat somit so das erste Geständnis schon mal und so ein bisschen so Feuer in die Flamme gegossen. Schaut mal, das war ich auch. So in die Richtung geht das für mich. Ja, und dann ging es im Jahre 1983 weiter. Aber hier hat er, ich sag mal, vielleicht einen Fehler gemacht oder hat sich vielleicht ein wenig getäuscht. Er hat nämlich zwei deutsche Männer in einem Campingwagen erschossen. Und auch waren es dort wieder Winchester-Geschosse und die Polizei vermutet einfach mal, dass der Mörder aufgrund der langen Haare, die einer der Männer hatte, gedacht hat, dass es eine Frau ist. Aber dazu steht auch nichts beschrieben, ob man jetzt irgendwie dort die Genitale abgeschnitten hat, aber vielleicht hatte er ja aufgrund seiner, ich nenne es mal mittlerweile Krankheit, halt die Vorliebe für weibliche Genitalien. Am 8. September 1985 wurden zwei französische Camper in ihrem Zelt ermordet. Und da hatte die Polizei das erste Mal eine heiße Spur. Der Körper der Frau war mit circa 100 Schnittverletzungen vollkommen aufgeschlitzt. Die linke Brust wurde verstümmelt, also es geht jetzt nicht nur in den genitalen Bereich, mittlerweile nimmt er halt auch noch die anderen Weiblichkeiten sich vor und verstümmelt die. Und an dem Morgen, an dem die Leichen entdeckt wurden, fand man auf dem Gehsteig gegenüber eines Spitals nahe des Tatortes ein Winchester-Kumpfer-Mantelgeschoss. Also könnte sein, dass dort vielleicht, es steht jetzt die Entfernung nicht, dass von da aus geschossen worden ist oder dass man dort vielleicht auch Patronen verloren hat oder so. Und aufgrund der geringen Entfernung zu dem Spital und dem Tatort war man sich fast sicher, dass aufgrund des Krankenhauses, dass der Verbrecher halt einmal Handschuhe benutzt hat, weil man ja auch keine Fingerabdrücke gefunden hat. Skalpell findet man auch im Krankenhaus. Und deshalb hatte die Polizei jetzt Hoffnung geschöpft und ist halt an die Mitglieder des Krankenhauspersonals gegangen, also und hat die alle verhört. Und ja, aber man konnte dort natürlich auch keine Verdächtigen ermitteln. Ich meine, gut, jeder wird natürlich sagen, ich war es nicht, ich war es nicht. Ich meine, irgendeiner könnte es gewesen sein. Und am nächsten Tag erhielt die Polizei mit Hilfe von Zeitungsausschnitten ein adressiertes Kuvert, das Teile von den Genitalen der ermordeten Frau enthielten, einem spöttischen Geschenk des unbekannten Killers, so nennt man es. Also der beobachtet wohl die ganzen Ermittler und macht sich ja darüber lustig, nachdem man ja nun auch schon das gesehen hat, dass er die Polizei halt auch darauf hingewiesen hat, dass sie sich mit dem Fall von 1968 befassen sollen. Und ich bin mir jetzt bei dieser Aussage mit diesen Genitalien nicht ganz so sicher. Ich meine, in der Reportage wird auch gesagt, dass die Staatsanwaltschaft das nicht auch bekommt. Ich weiß nicht, hast du das noch genau auf dem Schirm oder hat es wirklich die Polizei bekommen? Die Staatsanwaltschaft hat den Brief bekommen, wo er den Mord von 1968 zugibt. Ah, so war es, ja, genau. Der ging an die Staatsanwaltschaft und ja, dieses kleine perverse Geschenk ging direkt an die Polizei beziehungsweise an die ermittelnden Beamten damals, ja. Ich meine, das mit dem Krankenhaus, das spielt ja auch ganz gut in die Richtung, dass man sich eh überlegt hatte schon, dass es irgendwie ein Chirurg vielleicht wäre oder irgendwas. Ja, kommen wir mal zu den Ermittlungen an der Stelle. Nachdem wir jetzt die Taten eigentlich soweit durch haben, eine genaue Auflistung, detailliert mit allen Namen und Datum, ne, Uhrzeit nicht, aber und Datum, findet ihr in der Wikipedia, wer da noch genauer nachlesen will. Das ist natürlich klar, man versucht es zu rekonstruieren, diese Verbrechen, und hat natürlich auffallende Merkmale gefunden. Alle Morde ereigneten sich bei Neumond. Das ist das, was wir jetzt noch nicht gesagt haben. Und immer so zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Die Polizei geht davon aus, dass in allen Fällen zuerst der Mann und dann die Frau getötet wurde. Das hatten wir schon gesagt. Und der Mörder beim Verstümmeln der Leiche dann so seine innere Befriedigung fand. Also das hat er gebraucht. Untersuchung von Fingerabdrücken am Tatort wiesen lediglich darauf hin, dass der Täter diese besagten Einmalhandschuhe getragen haben muss. Aber ansonsten stand die Polizei nach eigenen Angaben vor einem Rätsel und gab zu, eigentlich keine brauchbaren Spuren gefunden zu haben. Ja, man hat dann aber trotzdem innerhalb der nächsten 8 Jahre ganz viele Leute immer wieder befragt, insgesamt 100.000 Personen, weil man sich ziemlich sicher war, wir finden irgendwas. Und man hat dann auch 6 verschiedene Verdächtige unter Anklage gestellt. Das Innenministerium hat sogar eine Belohnung von 500 Millionen Lire, das sind ungefähr 250.000 Euro, ausgesetzt. Aber auch das brachte nicht so wirklich neue nennenswerte Hinweise, die für den Fall zuständige oder der für den Fall zuständige Bezirksanwalt Francisco Fleury drückte sich folgendermaßen aus. Bei dem Peter kann es sich durchaus um den ehrbaren Nachbarn von nebenan handeln. Einen über allen verdächtig erhabenen Mann, wie so vieles andere in diesem Verbrechen stellt, die 6 beziehungsweise 7-jährigen Pausen zwischen der ersten und den anderen 3 Taten, die Ermittler vor ein unlösbares Rätsel. Das habe ich schon mal vor langer Zeit erzählt, dass ich das Buch von Lydia Benecke gelesen habe. Ich glaube, Sadisten heißt es. Ja, das sind nicht oft wirklich so die Leute, wo du sagst, das ist ein Psychopath oder so irgendwas. Also so, wenn man das Buch so liest, also Sadisten werden also oft so, wie es da jetzt wirklich gerade beschrieben ist vom Bezirksstaatsanwaltschaft, so der nette Nachbar von nebenan. Also so der nette Klaus aus Bayern, der könnte es auch sein, aber das ist er nicht. Nee, das ist er nicht an der Stelle. Ja, was ich mir nur gut auch vorstellen kann, das wird dann auch erzählt, die Bevölkerung in Florenz, die hat natürlich Angst gehabt. Dann an der Stelle. Und man ist einfach nicht vorwärts gekommen. Und wie so oft macht man es dann so, man tauscht mal den Trainer aus. Und in dem Falle hat der Oberinspektor Ruggero Perugini die Ermittlungen übernommen. Und das war ein Mensch, der war so Bewunderer des amerikanischen FBI, sagt man. Also das war so seine Welt und die einzige Möglichkeit, die er gesehen hat, jetzt in dem Fall vorwärts zu kommen, ist, dass er erstmal alle Ergebnisse, die es bis dahin gab, in Frage gestellt hat und angefangen hat, den Fall ja quasi ganz von vorne nochmal aufzurollen, wobei er sich nur auf die Fakten konzentrieren wollte. Er hat dann auch mal veranlasst, eine Untersuchung zu machen, und zwar hat man alle örtlichen Kriminellen mal sich vorgenommen und mit Hilfe von Computern und Datenbanken so Bewegungsprofile mal erstellt von allen, die zur damaligen Zeit und zu den Zeiten, wo die Taten stattgefunden haben, auf freiem Fuß waren. Und dabei tauchte ein Name immer wieder auf, und zwar Pietro Pacciani. Dem werden wir später, wenn wir über die Verdächtigen reden, auf jeden Fall noch einen größeren Abschnitt widmen. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, die Bevölkerung hatte wirklich Angst und war völlig verunsichert. Und ja, dann passiert eigentlich das, was wahrscheinlich ständig bei solchen Sachen passiert. Jeder hat jeden beschuldigt. Frauen ihre Männer, Töchter ihre Väter und Schwestern ihre Brüder, wie das dann halt so alles ist. Und im Zusammenhang mit den Fahndungen kam es dann zu 3 Selbstmorden sogar und 7 weiteren Morden. Mögliche Spuren am Tatort waren durch Fahrlässigkeit der Polizei nicht gesichert oder sind verdorben worden. Ich muss dazu sagen, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben immer Fälle, wo die Polizei wirklich sehr fahrlässig ist. Also wenn man so ein paar Fälle zurückguckt, also wir haben das schon öfter gehabt. Es sind immer die ungelösten Fälle, wo auffällt, dass auch die Ermittlungsarbeiten einfach schlampig gemacht sind. Ja, es sind also auch noch Akten verschwunden und die Justiz hat rivalisierende Polizeiorgane gegenseitig aufeinander aufbauschen lassen und das war dann alles halt gelähmt irgendwie. Und in der Bevölkerung hält sich beharrlich das Gerücht, dass einflussreiche Hintermänner von Teilen der Justiz geschützt werden. Also hier wirft man auch schon vor, das hatten wir ja auch schon, dass bei solchen kranken Fällen oder berühmten Mordfällen, also nehmen wir jetzt mal, was war denn das hier, die Rosemarie Nitribit, da hat man ja auch so ein bisschen vermutet, dass da Gelder geflossen sind und mittlerweile denkt man auch hier in Florenz, dass der ein oder andere Täter vielleicht geschützt wird von der Justiz. Aber kommen wir doch mal zu den Verdächtigen. Enzo Schletti fällt da als erstes als Name. Das soll ein berüchtigter Spanner gewesen sein. Im Jahr 1974 wurde er verhaftet. Man glaubt nämlich, 1974, das war der Fall mit Stefanie Pettini und ihrem Freund. Man hat so gedacht, vielleicht so gewesen sein, dass das Pärchen ihn entdeckt hat, wie er halt ungefragt beim Liebesspiel zuguckt. Und als Reaktion darauf, dass er entdeckt worden ist, hat er beide dann ermordet. Die Polizei war sich damals sehr sicher, den Mörder gefasst zu haben. Das ist in dem Fall so, dass wir das noch öfter hören werden, dass man sich sicher war, einen Mörder gefasst zu haben. Doch dann wurde er komplett umgeworfen, der ganze Fall, als dann 1981 der erneute Mord des Monsters von Florenz stattgefunden hat. Und ja, Spalletti saß zu der Zeit im Gefängnis und dann war klar, dass er auch 1974 den Mord nicht begangen haben kann. wurde dann entsprechend auf freien Fuß gesetzt und man musste zugeben, man hat wieder den Falschen zu Unrecht verurteilt. Tja, und dann hat man Anfang der 1990er Jahre den 68-jährigen Bauern Pietro Paciani ins Blickfeld genommen. Der hatte nämlich bereits 1951 einen durchreisenden Geschäftsmann niedergestochen. Das ist jetzt aber eigentlich jetzt kein Fall, der so in dieses Täterprofil passt. Und nicht nur erstochen, er hat ihn auch zu Tode getreten. Und weil er ihn bei der leidenschaftlichen Umarmung seiner damaligen Freundin, also der hat ihn halt erwischt, wie der Durchreisen das gemacht hat. Und nach dem Mord befahl er seiner Freundin, sich neben die Leiche zu legen und vergewaltigt sie daraufhin. Ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen strange und krank. Und dann wurde er 13 Jahre er verbrachte 13 Jahre im Gefängnis und heiratete und gründete eine Familie und zwischen 1987 und 91 wurde er erneut inhaftiert, nachdem er seine Frau geschlagen hatte und seine beiden kleinen Töchter sexuell belästigt hatte. Und man hatte so die Vermutung, er gehöre zu einer geheimen Gruppe, wo auch Männer wie Mario Vani, Giovanni Vaghi und Giancarlo Lotti angehörten, die angeblich schwarze Messen abgehalten haben und weibliche Körperteile geopfert haben. Somit kriegt man jetzt die Kurve zu dieser eventuellen Perversion, die der Täter ja ausübt, indem er die Vagina ausschneidet. Bei der Durchsuchung von Pietro Paciani in der Wohnung hat man pornografische Zeichnungen und auch Zeitungsartikel über Pärchenmorde sowie angeblich von Paciani gemalte Bilder gefunden. Und die Polizei hat diese Bilder halt für satanisch gehalten und man hat sogar eine passende Patronenhülse gefunden. Das waren natürlich sehr belastende Beweise und dafür ist er dann im November 1994 wegen 7 Doppelmorden verurteilt worden. Hat aber immer darauf beharrt, dass er unschuldig war. Ja, ich hätte beinahe gesagt, italienisch, theatralisch, er sei so unschuldig wie Christus am Kreuz. Ein Berufungsgericht sprach ihn am 13. Februar 1996 dann wieder frei. Grund des Freispruchs war vor allem erhebliche Zweifel an der Einzeltäter-Theorie, die inzwischen aufgekommen war, und zahlreiche ungeklärte Indizien, die auf, ja, die darauf hinwiesen, es muss Mittäter und Haupttäter gegeben haben. Alleine sind einige Dinge nicht machbar gewesen. Der oberste Gerichtshof annullierte den Freispruch am 12. Dezember dann wiederum und hat eine neue Verhandlung angesetzt. Dieser konnte jedoch Pietro Paciano nicht mehr beiwohnen, weil der am 22. Februar 1998 tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Die Umstände seines Todes blieben ungeklärt, heißt es in der einen Quelle. In einer anderen Quelle heißt es, er wäre halt an Herzversagen gestorben. Gut, ich glaube, an Herzversagen stirbt letzten Endes jeder, oder? Wäre interessant zu wissen, warum das Herz versagt hat. Auch wieder ein bisschen schwammig, aber in die Verschwörung wollen wir ja bei Face of Death nicht rein. Genau, und umso skurriler ist es, dass ein Tag nach der Freilassung von Paciani am 13. Februar 1996 wurde sein guter Freund, der 70-jährige Mario Vani, den haben wir ja gerade schon mal gehört, der ja angeblich auch zu dieser Gruppe gehören sollte, die schwarze Messen abhalten, der wurde dann nämlich festgenommen. Der stand unter Verdacht, für den Mord an den französischen Pärchen im Jahre 1985 verantwortlich zu sein. Die Behörden verwarfen daraufhin ihre ursprüngliche Theorie und kamen zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Monster von Florenz in Wirklichkeit um eine Mörderbande handelt, an deren Spitze Paciani stand. Zu den weiteren Mitgliedern zählten eben die genannten Mario Vani, der 77-jährige Giovanni Fagi sowie der 54-jährige Giancarlo Lotti. Warum man ihm jetzt diesen Mord an diesem französischen Pärchen zuschusterte oder so, das hat man irgendwie nicht so wirklich gesagt, aber man hat ihn erstmal verhaftet. Ich denke, dass die wahrscheinlich auch in dieses Raster mit reingefallen sind, was dieser FBI-begeisterte neue Mann bei der Polizei da angewendet hat. Und somit halt mit in den Kreis und in den engeren Kreis reingekommen sind, dass sie ja durchaus da verdächtigt sind. Diese drei Komplizen wurden dann am 21. Mai 1997 in Florenz wegen 5 Doppelmorden vor Gericht gestellt. Während ihr vermeintlicher Anführer die Anweisung erhielt, seine Heimatstadt nicht zu verlassen. Also der Anführer ist in dem Fall der Pietro Paciano. Und den wollte man auf jeden Fall, trotz dass er jetzt nicht gerade verurteilt war, irgendwie festsetzen, weil die Polizei irgendwie meinte, alleine von seinem gefährlichen Charakter her wäre das schon richtig, dass der mal ein bisschen unter Kontrolle gehalten wird. Es sieht so aus, dass Paciano trotz der Beschattung durch die italienische Polizei auf ungeklärte Weise zu Tode kam. Das wird jetzt tatsächlich in vielen Quellen so da gesagt. Die Tatsache war natürlich Wasser auf die Mühlen der Menschen, die in diesem Fall eine Verschwörung sahen. Das ist natürlich ganz klar, wie schon vorhin beim Punkt Ermittlungen erwähnt, gab es vielleicht doch den ein oder einen anderen Hintermann. Weiß man nicht, ob da doch irgendwie was gedreht worden ist. Es ist ja jetzt Italien und italienische Justiz, denen hängt ja auch so ein bisschen das an, oder? Ja, der große Berlusconi. Da war doch auch was, ne? Mit Geld und so. Man weiß es nicht. Ja, es passt halt in. Ja, da werden halt Vorurteile zu Urteilen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber wie gesagt, Verschwörungstheorien ist nicht unser Ding. Und wenn es noch so schön ins Klischee passt, so was sich so um das italienische Rechtssystem da rankt. Ja, aber kommen wir doch mal zurück auf die Mörderbahn. Die Urteilssprüche am 26. März fielen unterschiedlich aus. Fagi wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen. Lotti für seine Teilnahme an der Mordung von 8 Opfern zu 30 Jahren verurteilt. Und Vani erhielt lebenslange Haft für die Beteiligung an insgesamt 10 der Monstermorde. Die restlichen Fälle blieben offiziell ungelöst. Aber wenn man sich das jetzt alles so ein bisschen anguckt, also das ist ja alles so ein bisschen schwammig und auch wirklich ungelöst. Da hat man dann zum Beispiel eine weitere Spur gefunden, die hat die Ermittler zu einem Apotheker gefunden, namens Calamandrei aus San Casciano. Der hat 1988 nach einer Beschuldigung durch seine ehemalige Ehefrau eine Beretta im Kühlschrank wohl gehabt, und also die hat sie da wohl gesehen, und deswegen ist er natürlich auch verdächtig worden von den Ermittlern. Und 1991 hatte man das Ganze auch ausführlich in einem Schriftsatz wiederholt, dass er beschuldigt wird, weil er halt diese Pistole in seinem Kühlschrank hat. Und die Ermittlungen waren damals aber eingestellt worden bei einer neuerlichen Durchsuchung im Jahre 2004. Das heißt, wir kommen jetzt also schon in die 2000er Jahre. Beschlagnahmte die Polizei Unterlagen und Videokassetten, die den ermittelten Kommissar für relevante Beweismaterialien hielten. Und Calamandrei wurde beschuldigt, Auftraggeber der Mordserie zu sein. Also man muss überlegen. Der erste Mord war 1968, wir sind im Jahre 2004, und man hat ihn dann halt auch beschuldigt, die Leichenteile der ermordeten Frauen für satanische Messen zu nutzen, oder dass er halt, wie gesagt, auch beauftragt hat, dass man diese Leichenteile dann anschleppt für satanische Messen. Und 2007 kam es dann zur ersten Gerichtsverhandlung, und 2008 wurde Calamandrei von einem Florentiner Gericht freigesprochen. Also es ist alles sehr skurril. Alle werden freigesprochen. Alle freigesprochen? Nicht alle, aber einige freigesprochen, und den richtigen Täter wahrscheinlich nie wirklich gefunden, würde ich. Fühlt sich für mich so an. Was bleibt, sind diese 8 Doppelmorde in 17 Jahren. Viele falsche Täter und falsche Verhaftungen, die gab es nämlich auch immer wieder, gerade dadurch, dass eine Zeit lang in Florenz wirklich jeder mit dem Finger auf den anderen gezeigt hat. Ne? Ich könnte mir vorstellen, mein Nachbar ist das, der ist so komisch. Und so in die Richtung muss das gelaufen sein. Ja, Urteile, die wohl nur einen ganz kleinen Teil der Wahrheit an den Tag gebracht haben. Und für mich bleibt das Gefühl, dass der wirkliche Verantwortliche eigentlich nie gefasst wurde. Ja, der Lord T sitzt 30 Jahre im Knast, das heißt, der sitzt immer noch, ne? Also. Ja, der war 77 oder was stand da? 30 Jahre? Weiß ich nicht, ob der noch sitzt oder ob er schon liegt. Tja. Oh, der war böse jetzt. Der war böse jetzt. Ja, aber gut, also in irgendeiner Weise, wenn diese ganzen Leute da irgendwie beteiligt waren, ich meine, es ist für uns ja auch immer schwer. Ich meine, klar, wir wollen keine Verschwörungstheorien aufstellen, man möchte aber ganz gerne nochmal unser Urteil haben. Aber aufgrund der ganzen Ermittlungsarbeiten der Polizei und dass da so viel mal wieder vertuscht wird und mal was vergessen wird und ich denke dann immer so, hey Leute, was macht ihr? Ich meine, gut, im Jahre 1980 oder 81 oder 74, ja, aber wir haben auch schon von Mordfällen gesprochen, die wesentlich älter sind. Da war die Polizei aber ein bisschen pfiffiger. Also, ich weiß nicht. Also es klingt schon alles immer ein bisschen, ja, nicht ganz sauber. Mich hat ein bisschen stutzig gemacht das Alter von den Männern. Ne? Ja, die sind alle sehr alt. Ja, in meinem Kopf ist es immer so bei so Sachen, dass das ja ist vielleicht auch meine Denke falsch. Ja, jüngere rustikal gut beieinander Typen sind irgendwo gerade. Brauchst ja, glaube ich, auch ein bisschen Kraft mit dem Verschleppen aus dem Auto raus und ja, so ein Messer in einen Körper reinzurammen, denke ich mal, ist jetzt auch nichts, was du jetzt täglich irgendwie machst und was da leicht von der Hand geht. Also das finde ich ein bisschen seltsam an der Geschichte, dass sie da so Leute rausgepickt haben, ja, wie soll ich das jetzt einigermaßen hier podcast-kompatibel sagen, aber wo, ja, wenn du mit 77 Jahren ins Gefängnis kommst, dann hast du eigentlich dein Leben ja schon so weit. Hast du ausgesorgt. Ja, hast du eigentlich, solltest du gut gelebt haben und dann, ja, Altenheim oder Gefängnis. Ja, wir werden es nicht auflösen. Und können wir nicht. Können dann an dieser Stelle, denke ich mal, den Fall abschließen und kommen noch zu einem Kommentar, der uns zur letzten Folge erreicht hat, der nicht des Rätsels Lösung war. Der liebe Martin hat geschrieben, wie es mal bei uns mit Flatter aussieht, ob man uns da unterstützen kann. Wir haben bewusst, also zumindest bei unseren ganzen Podcast-Projekten, die wir haben, haben wir kein Flatter und auch kein Patreon und auch keine Amazon-Wunschliste. Ich sage es jetzt einfach mal so, wenn uns jemand unterstützen möchte oder uns, was weiß ich, eine Schokolade schicken möchte oder so, also Klaus, seine Adresse ist hier im Impressum und meine Adresse findet ihr auf www.hörspitzen.de. Wer das gerne machen möchte, kann das gerne tun, das ist kein Muss und ich spreche da glaube ich auch für Klaus und wir sind auch nicht böse, wenn nichts kommt, aber der Martin fragte, es wird aber kein Flatter geben, auch wenn man das vielleicht ganz gut findet, aber ich habe Flatter gehabt, habe da eigentlich keine guten Erfahrung gemacht, weil es kam eigentlich nichts gut, liegt aber auch einfach daran, dass man wahrscheinlich einfach in so einer kleinen Bubble lebt, wo Flatter sich nicht lohnt oder die Podcasts so wenig Downloadzahlen haben. Und ja, wie gesagt, wer uns was schicken möchte oder so oder keine Ahnung, einen netten Brief, eine nette Karte oder was weiß ich, guckt in den entsprechenden Podcast, also wie gesagt, Hörspitzen oder Podcast-Versuchslabor oder was weiß ich. Und ich denke mal, da findet man dann schon unsere Adressen. Oder Klaus, möchtest du was hinzufügen? Ja, wie immer auch gerne gesagt, wir haben einen Link zum PayPal-Account von dem Chef, sage ich jetzt mal hier, von der Pod-WG, wo wir unsere Podcasts aufnehmen, wo wir am letzten Samstag die Night of the Pods gefeiert haben. Das ist der liebe Raiden. Ja, das ist der liebe Raiden und wer Geld geben will, gibt es bitte dahin. Gibt es an die Pod-WG. Genau. Das ist ein super Projekt und das hilft uns allen als Podcastern weiter. Das wäre mir persönlich lieber, als dass ihr mir hier eine Tafel Schokolade schickt. Die kommt eh nicht hier bei mir an, weil die vorher durch 3-4 Kinderhände geht. Also dementsprechend. Müsst ihr Klaus Augustiner schicken. Ja, auch das muss nicht unbedingt sein. Also mein Aufruf spendet hier an die Pod-WG. Das finde ich super. Dafür haben wir den Button extra drauf auf diversen Seiten, die wir betreuen. Das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Also, genau, richtig. Ja. Also, dafür sind wir zu zweit. Genau, Geld spenden, das habe ich bei meinen Podcast-Projekten ja auch. Ja, viele kratzen sich schon an den Finger. Ich kenne so 2-3 Leute, die warten ganz sehnsüchtig auf das nächste Krimi-Rätsel. Und ich bin auch gespannt, was der Klaus in wochenlanger Kleinarbeit in seinem kleinen Kellerchen zusammengeklöppelt hat. Ja, schauen wir mal. Die Überschrift ist diesmal geldgeiles Geflügel. Der Mann bastelt gern und er gab gern Geld aus. Beides zusammen brachte ihn ins Gefängnis. Es ist diesmal kein Mord, es ist diesmal ein anderes Verbrechen. Aber ich bin gespannt, ob jemand drauf kommt. Ich glaube, es ist nicht so schwierig. Man muss ein bisschen um die Ecke denken, dann weiß man eigentlich, worum es geht. Kannst du nochmal vorlesen? War ich zu schnell? Ich kann es gerne nochmal vorlesen. Geldgeiles Geflügel. Der Mann bastelt gern und er gab gern Geld aus. Beides zusammen brachte ihn ins Gefängnis. Schon gelöst. Sag ich dir gleich, wenn die Aufnahme aus ist. Ja, okay. Wenn es schon gelöst ist, ist ja gut. Ich bin gespannt, ob wir mal mehr wie 2-3 Antworten kriegen. Ja, dann kann ich nur letztendlich sagen, Klaus, es hat 3 Tage ein bisschen gedauert. Ich habe dir ja freigegeben in diversen Podcast-Projekten, weil du bist ja so ein bisschen erkältet. Ja, du bist ja öfter irgendwo zu Gast irgendwo. Ne? Ich habe gesagt, komm, mach dich erstmal gesund und freut dich wieder. Mach dich locker, Baby. Freut mich, dass es heute mit einer Aufnahme für Face of Death geklappt hat. Die nächste wird dann hoffentlich dann den Dienstag vorgestern in 2 Wochen stattfinden. Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, vielen Dank an die Hörer fürs Zuhören. Denkt an unsere iTunes-Rezension. Schreibt uns Kommentare, schreibt uns Audiokommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Bis dann. Servus. Case closed.